Alltagschinesisch in der Muttersprache Chinesisch lernen. 用你的母语学汉语，每日汉语。 Hallo, 大家好 ，Willkommen zu Alltagschinesisch. Ich bin Xiaolan. 大家好 ，Ich bin Thomas. In der vergangenen Lektion haben wir über den Besuch einer Akrobatikvorführung gesprochen. Wiederholen wir doch kurz einige Sätze daraus. 我是在网上订的。 我是在网上订的。Ich habe online gebucht. 中国杂技是世界一流的。Chinesische Akrobatik ist einzigartig. 中国杂技是世界一流的。 现场表演的效果完全不一样。 现场表演的效果完全不一样。Die Wirkung an der Live-Aufführung ist völlig anders. 能跟您合个影吗 ？Darf ich ein Foto mit Ihnen machen? 能跟您合个影吗 ？Hören wir uns nun noch einmal alle Dialoge der letzten Lektion an. 你是在哪儿买的票？ 我是在网上订的。你呢？ 我也是。他们演得很好。 中国杂技是世界一流的。 现场表演的效果完全不一样。 是啊，比在家里看电视强多了。 我能跟您合个影吗？ 可以，没问题。 So viel zur Wiederholung. Weiter geht es mit der heutigen Lektion. 我请你去看京剧。有没有字幕？咱们把手机关了吧。多漂亮的脸谱。 我请你去看京剧，有没有字幕？咱们把手机关了吧。多漂亮的脸谱。 Die Peking Oper gilt als Nationaloper Chinas und wird von vielen als die vollkommenste Ausdrucksform der chinesischen Kultur angesehen. Ja, das kann man durchaus sagen. Wenn ich jetzt jemanden zu einer Vorführung der Peking Oper einladen möchte, wie sage ich das auf Chinesisch? 我请你去看京剧。 我请你去看京剧。 请 einladen。 请 去 gehen 去 看 sehen 看 京剧 Peking Oper 京剧 我请你去看京剧 我请你去看京剧 Ich lade dich zur Peking Oper ein 我请你去看京剧 真的吗太好了我还没看过京剧呢 Wird denn die Peking-Oper auch mit Untertiteln aufgeführt? Wie frage ich danach? Naja, du kannst so danach fragen, 有没有字幕? Gibt es Untertitel? 有没有字幕? 有, haben. 有. 没有, nicht haben. 没有. 字幕, Untertitel. 字幕. 有没有字幕? 有没有字幕 ？Gibt es Untertitel？ 有没有字幕？我怕听不懂。 不会有问题的。 In vielen Theatern wird das Publikum gebeten, das Mobiltelefon auszuschalten. Auf Chinesisch sagt man zu seinem Begleiter: 咱们把手机关了吧。 咱们把手机关了吧。 咱们 ，wir。 咱们。 把 ist eine Präposition. 把 Shouji, Mobiltelefon. Shouji. Guan, schließen oder ausschalten. Guan. Le und ba sind beide Partikel. Le, ba. 咱们把手机关了吧。 咱们把手机关了吧。Schalten wir unsere Mobiltelefone aus. 演出就要开始了，咱们把手机关了吧。 好的。 今天的演员都非常有名。 Die Farbe der Gesichtsmasken spielt bei der Peking Oper eine wichtige Rolle. Man drückt dadurch die Charaktereigenschaften der jeweiligen Figuren aus. Ein rotes Gesicht steht beispielsweise für Rechtschaffenheit und Loyalität. Ein weißes Gesicht symbolisiert dagegen Boshaftigkeit, Falschheit und Arglist. Sehr gut erklärt. Wie sagt man dann zum Beispiel, die Gesichtsmasken der Peking-Oper sind wunderschön auf Chinesisch? 多漂亮的脸谱. 多漂亮的脸谱. 多 ist hier ein Adverb und weist auf den hohen Wert hin. 多 漂亮的, schön. 漂亮的. 脸谱, damit ist die typische Gesichtsmarke der Peking-Oper gemeint. 脸谱. 多漂亮的脸谱. 多漂亮的脸谱. Die Gesichtsmasken der Peking-Oper sind wunderschön. 多漂亮的脸谱. 太棒了. Bevor wir uns nun die heutigen Dialoge noch einmal anhören, eine kurze Wiederholung. 我请你去看京剧. Ich lade dich zur Peking-Oper ein. 我请你去看京剧. 有没有字幕? 有没有字幕? Gibt es Untertitel? 咱们把手机关了吧. Schalten wir unsere Mobiltelefone aus. 咱们把手机关了吧. 多漂亮的脸谱. 多漂亮的脸谱. Die Gesichtsmasken der Peking-Oper sind wunderschön. Und hier kommen noch einmal die Dialoge der heutigen Lektion. 我请你去看京剧. 真的吗? 太好了, 我还没看过京剧呢. 有没有字幕? 我怕听不懂. 不会有问题的. 演出就要开始了, 咱们把手机关了吧. 好的. 今天的演员都非常有名. 多漂亮的脸谱啊. 太棒了. Das war unsere heutige Lektion. Wie immer noch an dieser Stelle unsere Hinweise zur chinesischen Kultur. Die Peking-Oper ist ein nationales Kulturerbe mit einer langen Geschichte und einem tiefgehenden kulturellen Charakter. In China gibt es über 300 verschiedene Arten der traditionellen Oper. Die Peking-Oper ist jedoch eindeutig die verbreiteste und auch die einflussreichste Form. Üblicherweise gibt es vier Charaktere. Sheng, den Mann, Dan, die Frau, Jing, Mann mit geschminktem Gesicht und Chou, den Clown. Jede dieser Figuren kann vielfach unterteilt werden. Die Gesichtsmasken der Peking-Oper basieren dabei auf einzigartigen Anwendungsmethoden des traditionellen Make-up. Entsprechend der verschiedenen Charaktere und Rollen werden verschiedene Farben zur Gestaltung der Gesichtsmasken verwendet. Ein rotes Make-up steht zum Beispiel in der Peking-Oper für Loyalität und Mut. Schwarz steht für Temperament, Ehrlichkeit und Unerschrockenheit. Und Blau oder Grün stehen für hitziges Temperament und Entschlossenheit. Das war die heutige Lektion. Wie immer aber noch eine Quizfrage. Wie sagt man, ich lade dich zur Peking-Oper ein auf Chinesisch? Wenn Sie die Antwort wissen, dann senden Sie uns doch eine E-Mail an gr@cri.com.cn. Mehr Informationen darüber finden Sie auf unserer Webseite unter german.cri.cn. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal. 再见. 再见. Thank you.